Am zweiten Weihnachtsfeiertag brach ein ungewöhnlicher Wirbel los und ein Funkspruch jagte den anderen. Ein Blick auf die Karte genügte, um zu begreifen, in welcher Gefahr die beiden Kaukasusarmeen schwebten, nachdem der Heldenkampf im Kessel von Stalingrad Tag für Tag in den Meldungen beschworen wurde. Und so kam das Kommando Rückzug und ein Führerbefehl mit der Weisung verbrannte Erde. Alles zu vernichten, jede technische Anlage, aber auch jedes Haus, das ein Dach über dem Kopf eines Russen hätte sein können. Für diesen Wahnsinn blieb in der Hast des Aufbruchs gar keine Zeit. Nur die größeren Gebäude, die technischen Anlagen, Brücken und Vorratslager flogen in die Luft.